Kundgabennummer 7687 vom 1.9.1960. Ende und Entrückung. Paradies der neuen Erde. Euch erwartet ein seliges Los im Paradies der neuen Erde, die ihr standhaltet im letzten Glaubenskampf, die ihr mir treu bleibet bis zum Ende. Es wird wohl für euch noch eine schwere Zeit sein, aber ihr werdet sie überwinden können, denn meine Kraftzufuhr wird ungewöhnlich sein. Ihr werdet so offensichtlich von mir und meiner Liebe betreut, dass ihr alles Schwere geduldig auf euch nehmet, dass ihr mich und meinen Namen bekennet vor der Welt. Und an euch und eurer Glaubensstärke werden sich auch eure Mitmenschen aufrichten, die noch schwach im Glauben sind. Sie werden erkennen meine Macht und Stärke, wenn nur der Mensch lebendig an mich glaubt. Ihr sollt aber nicht um des Lohnes willen bei mir verbleiben, sondern eure Liebe zu mir soll euch dazu bewegen, allen Anfeindungen des Gegners Widerstand zu leisten. Und diese Liebe wird auch in euch sein, angesichts der deutlichen Hilfe der Liebe, die ich selbst euch beweise. Ihr werdet dann auch zu mir in heißer Liebe entbrennen, und nichts wird euch mehr schrecken können. Nichts wird euch zu trennen vermögen von mir, der euer aller Vater ist und bleiben will, der euch als seine Kinder versetzen will in das Paradies auf der neuen Erde und der euch darum beistehen wird, bis das Ende gekommen ist. Und ich werde die Tage verkürzen, um der meinen Willen. Diese Verheißung soll euch Trost sein, wenn ihr das Chaos um euch erblickt, wenn ihr den Verfolgungen ausgesetzt seid, die von meinem Gegner ausgehen und die allen gelten, die an mich glauben. Lasset euch nicht irreführen von den Versprechungen derer, die mich nicht anerkennen wollen. Lasset euch nicht täuschen von dem scheinbaren Wohlleben dieser und verlanget nicht nach solchem, denn die Zeit ist kurz, wo sich mein Gegner und sein Anhang daran erfreuen können. Alles wird vergehen am Tage des Gerichtes. Und nur ihr allein werdet diesen Tag überleben und eingehen dürfen in das Reich des Friedens, wenn ich euch entrücken werde vor ihren Augen und auf dass ihr stark bleibet im Widerstand, auf dass ihr mir treu bleibet bis an das Ende, werde ich euch stärken in jeder Not des Leibes und der Seele. Und ich werde auch sichtbar zu euch kommen, wo dies durch die Stärke eures Glaubens und eurer Liebe möglich ist. Ich werde euch so ungewöhnlich Kraft und Trost zuführen, dass ihr stark seid zum Widerstand und dass ihr auch die kurze Zeit durchleben werdet, ohne den geringsten Schaden zu nehmen an Leib und Seele. Denn meine Macht ist wahrlich groß genug, euch zu schützen in jeder Not und Gefahr. Darum rechnet dann jeden Tag mit meinem Kommen, wenn ihr ungewöhnlich bedrängt werdet um eures Glaubens willen, dann wisset ihr, dass der Tag des Gerichtes nicht mehr fern ist. Und dann harret aus in Liebe und Geduld, denn ich habe euch meine Hilfe verheißen und ich werde euch retten aus aller Not. Wie nahe ihr vor dem Ende steht, das wisset ihr nicht. Und Tag und Stunde wird euch auch verborgen bleiben. Aber achtet der Anzeichen, die euch das Ende verkünden, und ihr werdet erkennen, dass ihr in der 12. Stunde lebt und dass die Zeit eilet. Und darum solltet ihr sie nützen, nach Kräften und immer in Verbindung bleiben mit mir, auf dass ihr fortgesetzt Kraft empfanget und zunehmet an Glaubensstärke und an Liebe zu mir. Ich bewahre euch wahrlich vor dem Untergang, wenn ihr nur den Willen habt, mir anzugehören. Und ich werde euch darum auch Kraft geben, auszuhalten bis zum Ende oder euch zuvor abrufen, damit ihr nicht in eurer Schwäche meinem Gegner zum Opfer fallet. Denn so wie euer Wille mir gilt, überlasse ich euch meinem Gegner nicht mehr, sondern erfasse euch und ziehe euch zu mir hinan. Doch selig, der die Zeit bis zum Ende erlebet. der mir treu bleibt und mich bekennet vor der Welt. Ihm will ich die Freuden des Paradieses bereiten. Ihn will ich versetzen auf die neue Erde, wenn der Tag des Gerichtes gekommen ist. Und er wird ledig sein aller Not und Pein. Er wird leben in Frieden und Seligkeit. Und ich werde selbst bei den Meinen sein, wie ich es verheißen habe. Amen.